Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Amen. Treffen sich zwei Irre oder was? Ich wollte sagen, treffen sich zwei. Oh Gott. Komm, wir fangen nochmal vor. Moment, also pass auf. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Amen. Treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizei. Gut gelaunt, wie immer, der einem Wolfgang gegenüber sitzt, der aus welchen Gründen ich nicht kenne, sich gerade irgendwie ausschüttet. Und ich auch nicht mehr weiß, was ich davon halten soll. Ja, hier ist Wolfgang Edler. In Eidinghausen-Dehme, in einem Arbeitszimmer, das langsam draußen immer finsterer wird. Vorhin bin ich hier in einer Tour von der Sonne geblendet worden, aber jetzt musste ich schon gerade die Lampe einschalten. Ich habe also quasi zum Podcast schon die Lampe an. Genau, ich habe auch gerade gedacht, hoffentlich kommt keiner auf die Idee. Also ich bin stocknüchtern, ja. Und du auch. Und ich weiß gar nicht, warum du so kichern musstest, ja. Warum Entschuldigung. Also ich habe erst vor Tage wieder gehört, Männer würden ja innerlich immer 15 bleiben. Und ich habe so den Verdacht, dass da viel Wahres dran ist. Schade, dass nur innerlich, also äußerlich. Ja, äußerlich, muss ich leider sagen, bin ich nicht mehr 15. Nee, ich auch. Gehe schon stramm auf die 4x15. Ja, stimmt. Ja, wir werden nicht jünger, genau. Wir sind, älter, genau. Aber wen interessiert das schon? Wir sind natürlich innerlich 15 und deshalb können wir auch ohne Alkohol fröhlich sein. Das natürlich insbesondere, weil wir jetzt in dieser spannenden Weihnachtszeit sind. Also noch ist es ja nicht Weihnachtszeit. Während wir aufnehmen, geht es jetzt stramm auf den 4. Advent. Heute ist der 20.12., genau. Aber viele Leute werden den Podcast wahrscheinlich erst hören, wenn schon Heiligabend oder wenn schon Weihnachten ist. Gewesen ist. Und da müssen wir uns jetzt natürlich so ein bisschen reinfühlen und so in diese Gemengelage. Denn ja, nach dem 4. Advent ist ja immer nicht mehr lange bis zum Weihnachtsfest. Und da in der Zeit, das lohnt sich ja kaum, da einen spezifischen 4. Advent-Podcast zu machen. Genau. Außerdem sind wir natürlich jetzt schon, du eigentlich auch, also ich als Gemeindepfarrer bin natürlich schon total in Weihnachtsstimmung und im Gedöns. Wie Stress möchte ich gar nicht sagen. Ich mache das auch alles gerne, aber es ist eben viel Programm und es ist sehr viel, was so immer läuft und da bin ich jetzt im Moment drin. Ich gönne mir jetzt übrigens heute, ich habe keinen Tee dabei, aber ich werde mir jetzt hier einen Schokoladen-Nikolaus gönnen. Man muss die ja auch mal essen, ne? Nicht immer nur Geschenk kriegen oder so, sondern man muss die auch mal essen, sonst stapeln die sich nämlich bei uns auf den Schränken. Und das ist ja dann immer so, wenn man dann anfängt, da was abzubrechen, hat man sofort 45 Schokobrocken in der Hand, die in unterschiedlichst großen Teilen, die einem alles verschmieren. All diese Dinge, ja. Das ist so wichtig. Ja. Gehört auch dazu. Warte, ich packe mir jetzt erstmal schön was aus hier. Ah, hier, guck. Einmal gebrochen, das sind 7 Teile und 2 davon kleben an meinem Daumen. Ja. Oh wei. Ich bin jetzt beschäftigt, du musst jetzt erzählen. So, nachdem du das jetzt alles erzählt hast, ja, okay. Ich weiß gar nicht, wo ich da anknüpfen soll, ehrlich gesagt. Also, ich meine, jeder Mensch ist im Stress Weihnachten. Also, das sind ja nicht nur Pfarrer. Pfarrer meinen das, dass sie da die Einzigen sind. Alle anderen sind es auch. Also, alle versuchen ja noch irgendwie, zum Beispiel bei uns ist so, jeder versucht seinen Schreibtisch noch leer zu bekommen. Jeder versucht seine E-Mails noch zu schreiben. Und es ist immer so eine komische Stimmung, weil man sich zum Beispiel fragt, also heute ist ja Freitag, wer ist denn Montag noch da? Und das sind immer so die letzten Mohikaner, die dann noch so ein bisschen, die letzten Hinterbliebenen, die dann noch arbeiten an den Büros und so. Das ist eine ganz besondere Stimmung, finde ich. Und ich mag das ja. Ich mag diese Weihnachtsmelancholie, wenn alles so still wird und so ruhig wird und so einige noch so arbeiten, man trifft sich und so. Finde ich immer schön eigentlich. Aber wie gesagt, es gibt noch viel zu tun für alle, nicht nur für Pfarrer. Richtig. Also ich hatte jetzt in dieser Woche ganz viele Gottesdienste mit Kitas und mit Schulen und alle haben sich jeweils selber auf das Fest vorbereitet, indem sie selber was ausgesucht und vorbereitet haben und eingeübt haben. Ich habe also wirklich einige ganz verschiedene Weihnachtsgottesdienste gehabt, bei denen ich sozusagen immer dann die Verkündigung machen sollte, die Lieder begleiten sollte, so ein bisschen durchführen sollte, Gebete. Aber Das Spiel haben die immer ganz alleine eingebracht und auch ganz alleine gemacht. Und das war in diesem Jahr ausgesprochen vielseitig. So, ich habe also wirklich so gedacht, boah, Weihnachten ist so, kann man von so unterschiedlichen Seiten beleuchten. Manchmal hat man das ja, dass man immer die gleiche Nummer irgendwie in den Gottesdiensten hat. Da ist dann irgendwas en vogue gerade oder besonders modern. Und also in diesem Jahr war es für mich sehr, sehr abwechslungsreich. Das war schön. Und die Eltern waren gut zufrieden. Na toll. Ja. Ja, was heißt immer, ich finde ehrlich gesagt, Weihnachten ist sowieso immer irgendwie das Gleiche, finde ich. Und es ist ja immer eigentlich der meiste Weihnachtsenergie wird ja darauf verwendet, die Botschaft in irgendeiner Weise so darzustellen, dass es originell ist, so wie man es noch nie gehört hat. Oh mein Gott. Dann wird es auch schwierig. Über des Esels und des Sterns und der Krippe und das weiß ich nicht was erzählt oder so. Das ist ja alles, um das ein bisschen interessanter zu machen, obwohl es ja eigentlich immer auf das Gleiche hinausläuft, eigentlich mehr oder weniger. Finde ich. Das ist klar. Und da bleibt man dann oftmals auch in irgendwelchen Seitendetails stecken. Also da neigt man ja in der Weihnachtszeit sowieso immer zu. Also Thema Krippe zum Beispiel. Hast du eine? Nee. Keine Krippe. Mhm. Wir haben also eine schon relativ jetzt lange in der Familie befindliche Krippe. Die Figuren sind aus Speckstein. Die hat eine alte Dame, die war schon alt, als die das damals gemacht hat. Die kannten wir damals, hat die Hand gefertigt und die wird natürlich jedes Jahr wieder rausgeholt. Ich habe schon seit vielen Jahren immer mal wieder überlegt, ob man nicht auch mal eine andere Krippe kauft, aber das ist eigentlich nicht dran. Denn man hat ja die. Und dann erinnere ich mich daran, dass mein Vater auch eine Krippe hatte und da gab es dann so diese interessanten Seitendetails. Oder da gab es dann so ein Feuer, das man beleuchten konnte mit so einer, kennst du noch, diese ovalen alten Batterien mit den zwei Zungen, so wo man dann so mit Büroklammern Kontakte draufschieben konnte und dann wurde das Feuer beleuchtet mit so einem Topf drüber, den konnte man aufhängen und so. Und es wurde sehr, sehr viel Liebe in dieses Feuer und in das Kamel, das so tolle Päckchen oben auf dem Rücken hatte und sonst was irgendwie gesteckt und so. Und ich dachte irgendwie, irgendwann mal, ja, also mit dem Jesus oder mit der Geburt des Kindes beschäftigt man sich weniger. Es ist mehr, sind mehr so diese äußeren Details, die dann ähnlich wie bei einer Modelleisenbahn wahrscheinlich irgendwie die Aufmerksamkeit bannen. Aber du hast gar keine Krippe. Nee, ich habe gerade überlegt, was so die Essenz ist. Also das heißt ja eigentlich, Weihnachten hat eben viel mit Tradition zu tun. Ich glaube, es hat viel zu tun mit so Anknüpfungspunkten, wo man so an eigene Kindheitserfahrungen anknüpft, wo man sich vielleicht erinnert an besondere Geschenke. Also ich weiß zum Beispiel, einmal habe ich tatsächlich auch so eine Eisenbahn geschenkt bekommen. Und jetzt geht es nicht um das Materielle, was so eine Eisenbahn ist, sondern dieser Zauber, der da so dran lag, als diese ganze Landschaft da so aufgebaut war von einer Platte und so. Das sind so Dinge, da geht es überhaupt nicht um Weihnachten im christlichen Sinne. Da geht es aber so um Tradition, um Geborgenheit, als man selber Kind war, so ein bisschen unbeschwert manchmal Dinge erlebt hat. Ich glaube, das ist ein Teil von Weihnachten auch. Obwohl das christlich ist. Absolut. Und das ist ja, das soll ja letztlich eigentlich, glaube ich, auch so ein Stück weit von dem abbilden, was da passiert. Also wenn Gott zu uns kommt, dann ändert sich ja grundsätzlich was. Seit damals immer wieder, wir haben uns an den Gedanken gewöhnt und viele lassen den Gedanken vielleicht auch gar nicht zu, dass es tatsächlich so ist, dass Gott zu den Menschen kommt. Aber das ist ja das, was wir möchten. Wir möchten ja, dass das hier Friede auf Erden ist, dass keine Armut, keine Krankheit, keiner da so. Das wird dann dadurch abgebildet, dass alle ganz viel haben, ganz viel zu essen kriegen, beieinander sind. Und deshalb ist man ja gerade am Weihnachtsfest auch unheimlich dünnhäutig, wenn es irgendwie nicht klappt, wenn irgendwie die Geschenke nicht ankommen, wenn man sich streitet, wenn, was weiß ich, die ganz ruiniert ist oder was auch immer. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, was am Weihnachtsfest alles schiefgehen kann. Und das ist ja auch tatsächlich so. Also ich weiß es nicht, ich kann mich an viele Weihnachten erinnern, wo das irgendwas zumindest nicht geklappt hat. Also man sagt ja jedes Jahr, also in diesem Jahr konzentrieren wir uns auf das Wesentliche und Hauptsache es ist Frieden und Delit und so, wenigstens in der Familie. Aber es gibt ja immer irgendwelche Anspannungen. Ne? Alle sind kaputt, alle sind müde. Alle haben hohe Erwartungen, wir haben alle so eine Sehnsucht in uns, die eher so den Weihnachtsfilm sich widerspiegelt, aber in der Realität sich eben doch nicht so abbildet, finde ich. Und alle anderen Dinge, Frieden auf Erden, das kann man vergessen, glaube ich. Ja, schwierig. Ne? Also in der internationalen Welt im Moment sowieso. Mhm. Und ich frage mich dann auch immer, ich persönlich wünsche mir dann eigentlich immer, wenn man dann mal in die Kirche geht, dass man auch die klassischen Weihnachtstexte hört. Also hier nach Lukas die Weihnachtsgeschichte, nach Matthäus die Weihnachtsgeschichte oder nach Johannes auch von mir aus. Und dann, also solche Texte. Und stattdessen gibt es ja unheimlich viele Predigttexte und Lesungstexte in den ganzen Weihnachtsgottesdiensten, die da über die Tage kommen, die alle ja in unterschiedlichste vorbereitende und nach aufnehmende Sachen reingehen, aber diese Texte selber, die kommen nur ganz selten mal vor und dann auch nur als eine Wahllesung und unter mehreren. Und ja, ich persönlich denke dann immer, wenn ich jetzt so jemand wäre, der nur einmal im Jahr in eine Kirche kommt und dann an Weihnachten sagt, so, das gehört jetzt zu meiner Erwartung am Weihnachtsfest dazu. Ich gehe in die Kirche, dann möchte ich eigentlich auch gerne die Weihnachtsgeschichte hören. Oder du guckst so kritisch, sähst du das anders? Doch, ich sehe das genauso. Ich frage mich nur gerade, ich habe gerade darüber nachgedacht, ich kann mich eigentlich an keinen Heiligabend erinnern, wo nicht irgendwie die Weihnachtsgeschichte gelesen worden ist. Deshalb dachte ich so, wie macht ihr das denn da? Also ich meintest du, ist Heiligabend wirklich? Ja, Heiligabend in der Christvesper, da ist sie ja durchaus auch als Lesung vorgesehen. Und in der Christennacht kommt sie auch vor, aber das ist es dann auch. Und die eigentlichen Weihnachtsfeiertage, die sind ja dann erst am 25. und am 26. Naja, genau. Ich dachte, da kommen die überhaupt nicht mehr vor. Nee, also jedenfalls nicht, wenn man sie nicht bewusst nochmal in den Gottesdienst mit reinnimmt. Wobei ich jetzt gerade gedacht habe, für viele Menschen, so habe ich das jedenfalls in Erinnerung, ist ja Heiligabend Weihnachten eigentlich. Das heißt, die meisten Leute gehen ja Heiligabend in die Kirche und am ersten Weihnachtsfeiertag ist es ja schon sehr wenig in der Regel. Hm. Im zweiten fallen die Gottesdienste ja meistens mehr oder weniger auch aus oder werden nur noch regional gefeiert. Also wer hat denn am zweiten Weihnachtsfeiertag noch einen Gottesdienst irgendwie? Ja, aber vielleicht bedingt sich das auch gegenseitig. Ne? Wenn man erwartet nicht mehr viel, viele kommen nicht. Am zweiten Weihnachtstag werden die Reste gegessen. Geht man da überhaupt noch mal in die Kirche und so? Und wenn man dann hingeht, dann ist das eben ein Gottesdienst, in dem nicht viele Leute sind, weil eben die anderen genauso ticken. Und ja wo man dann auch selber sagt, ne? Also ich habe das schon öfter gehabt, am ersten Feiertag dann, da gibt es dann keinen Chor oder kein sonst was, weil die haben alle ihr Pulver an Heiligabend verschossen und haben dann keine Lust, schon wieder aufzutreten. Mhm. Und dann bin ich auch tatsächlich das ein oder andere Mal angesprochen worden, ja, was das denn jetzt hier für ein Festgottesdienst sei, es sei ja schließlich Weihnachtsfeiertag und das sei ja jedoch eher dürftig und sage, ja, das ist leider so, ne? Wir haben das Pulver letztlich schon gestern verschossen. Ja, aber wieso leider? Also ich meine, das ist dann eben so. Also ich finde, man muss das auch mal wahrnehmen, dass Leute das halt so empfinden und der eine, der da war und Festgottesdienst erwartet, was ist das für eine Haltung? Also wenn ich so in Gottesdienst gehe und sage, ja, warte, Festgottesdienst, so ein alter Muffelkopf oder was, also, dann würde ich auch sagen, ey, dann geh doch irgendwie, keine Ahnung, sonst wohin. Also eigentlich ist doch schön. Ich finde, das gehört auch für viele Menschen dazu. Heiligabend, irgendwie es gehört dazu, in die Kirche zu gehen, am Ende mit Odo Fröhlich das Ganze ausklingen zu lassen, die Weihnachtsgeschichte zu hören. Vielleicht will man es auch gar nicht immer so durchdringen. Und vielleicht sind auch alle Durchdringungsversuche manchmal, die jetzt, ist ja auch so in späteren Texten, das noch so ein bisschen differenziert wird und ausgelegt wird. Vielleicht braucht man das auch gar nicht. Vielleicht reicht es einfach, sich in dieses kindliche Wunder einzutauchen, irgendwie das Kind im Stall und wirst ja auch was aus einem. Das meine ich ja. Also auch mit diesen Weihnachtstexten, dass man sagt, so irgendwie, jetzt muss es gar nicht. Ich möchte mich weder beschimpfen lassen. Mhm. Also, ne, das ist ja eigentlich auch nicht mehr so modern, aber das gab es ja früher auch immer, dass man dann beschimpft wurde in der Kirche, wenn man dann an Heiligabend kam und sagt, ja, und wo sind sie den Rest des Jahres? Ja, dafür Dankeschön, ne? Dann wäre ich mal zu Hause geblieben. Die U-Boot-Christen. Ja, genau, die U-Boot-Christen, die einmal im Jahr auftauchen. Aber da hat die Kirche, glaube ich, dazugelernt, inzwischen homiletisch, also der Predigtauslegung, glaube ich, die Anwesenden nicht mehr zu beschimpfen, oder? Ist das inzwischen? Ich hoffe. Ich hoffe. Also ich habe das im Vikariat gelernt, man solle das nicht tun. Ich hatte auch gar keine Lust dazu, weil ich dachte, ich möchte doch eigentlich gerne Weihnachten feiern. Und da dann auch, sagen wir mal, die Problematik der des Krieges in der Welt und der Probleme in der Welt dann so auf Weihnachten zu beziehen, ist natürlich auch auf die Dauer mühsam, weil das hören wir sowieso jeden Tag und wir wissen, dass die Welt eine andere ist und so. Aber man wünscht sich ja eben gerade an Weihnachten doch mal ein bisschen, ja, diese Harmonie, die so von dieser Geschichte ausgeht, dass da ein Kind im Stall ist und dass die Armen von der einen Seite kommen und die Reichen von der anderen, also die Weisen, die Hochgestellten von der anderen Seite, zumindest in Evangelienharmonien, das wird ja in einer Weihnachtsgeschichte nicht zusammen erzählt, und dann so alle ergriffen unter dem Gesang der Engel da so knien, das, ja, da sehnt man sich ja irgendwie so ein bisschen nach. Genau. Ne? Und das ist ja die Grundfrage, finde ich, damit verbunden ist, sollte Weihnachten das Fest sein, wo man sozusagen aufgerüttelt wird, ja, wo man irgendwie darauf hingewiesen wird, dass endlich mal Frieden werden muss und dass überhaupt die ganze Welt einfach nur schlimm und dunkel ist? Oder darf man Weihnachten auch einfach mal abtauchen sozusagen in so eine, was ja dann oft so kritisch gesehen wird, so eine zuckersüße Atmosphäre? Ist es nicht einfach mal schön vielleicht auch, sich einfach mal so fallen zu lassen, so eine Illusion? Also wir würden ja auch sagen, wir träumen ja auch nachts mal gerne oder, weiß ich nicht, essen auch mal was Schönes, lassen uns gut gehen, ohne jetzt immer nur an alle Probleme der Welt zu denken. Ich weiß es nicht. Also das ist eine offene Frage auch ein bisschen. Ja, die man sich ja durchaus mal stellen kann. Was erwarte ich eigentlich vom Weihnachtsfest? Erwarte ich inhaltlich was oder bin ich auch wirklich nur so auf der, wie soll man sagen, Brauchtums- oder Deko- oder wie auch immer Seite? Ne? Oder möchte ich eben möchte ich ein perfektes Fest haben, so wie in diesem Film hier von den Griswolds hier, ne, Christmas Vacation, wo der Vater ja eigentlich nur das nur im Kopf hat, er möchte das perfekte Familienweihnachtsfest machen und es geht eben alles schief. Das ist eben vielleicht nicht alles. Ich habe mich zum Beispiel heute ganz doll gewundert, bei dem Grundschulgottesdienst, da haben die ein Lied ausgesucht, sind die Lichter angezündet. Kennst du das? Ja. Das habe ich befürchtet. Das war nach meiner Kenntnis das beliebteste DDR-Weihnachtslied. Okay. Ja, und es ist aber, also kommt im Osten immer noch sehr, sehr gut an. Hier ist es eben gar nicht so bekannt, aber so in den östlichen Bundesländern ist das eben immer noch sehr bekannt. Und es ist aber, wenn man das weiß, soweit ich das weiß, damals entstanden mit der ausdrücklichen Zielsetzung, weihnachtliche Gefühle und weihnachtliche Symbole aufzunehmen, ohne dass man dazu in irgendeiner Weise Christentum braucht. Also davon haben wir inzwischen auch einige Lieder mehr. Ne? Es gibt ja so einige Kinderlieder und so andere Weihnachtslieder, die eben, sagen wir, auch nur noch auf Atmosphäre machen und aber überhaupt nicht mehr mit dem Inhalt zu tun haben. Bei diesem Lied war es damals jetzt wirklich so, dass man da sagte, wir wollen ein Weihnachtslied, aber wir wollen ein Weihnachtslied, das nichts mit Christentum zu tun hat oder mit der Geburt von ihr. Das sollte wirklich nur das bedienen. Und wenn man das weiß, so irgendwie so, das ist ein schönes Lied, also auch der Text ist eben nett und so, aber wenn man das weiß, da habe ich mich dann heute als Pfarrer schon so gefragt, also müssen wir das jetzt wirklich ausdrücklich in einem Gottesdienst singen? Gut, aber ich meine, die vielen Gottesdienste, an die ich mich erinnern kann, wurde dicke rote Kerzen, Tannenzweige, Duft gesungen oder die Weihnachtsbäckerei oder was weiß ich, was es da alles gibt, die Kerze brennt, ein kleines Licht oder keine Ahnung, also das ist ja die meisten Gottesdienste, die ich so aus Kindergarten oder Schulgottesdienst in Erinnerung habe, werden Motive in den Mittelpunkt gestellt und auch aufgeblasen, würde ich sagen, oder ich weiß nicht, so, ja, okay, ist alles gut, aber das ist ja alles jetzt nicht gerade so, dass man denkt, boah, das ist der Kern der christlichen Botschaft oder so, der übrigens auch schwer zu transportieren ist. In der Tat. Aber ich habe dieses Jahr so ein bisschen die Idee gehabt zu sagen, kannst du ja mal jetzt sagen, ob das was ist, sonst habe ich ja noch Zeit, meine Predigt zu ändern. Hatte irgendwie die Idee, vielleicht ist das auch schon tausendmal gesagt, aber mir ist es noch nicht begegnet, zu sagen, eigentlich wünscht man sich doch an Weihnachten, dass Gott von oben herab alles regelt. So. Also, dass er mal so richtig auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist mal Schluss mit den Kriegen, jetzt ist mal Schluss mit dem Streit, jetzt ist mal Schluss mit den Krankheiten, jetzt ist mal Schluss mit der Armut und so. Und jetzt ist alles mal gut und dafür ist Jesus in die Welt gekommen, dass jetzt sozusagen alles mal gut wird. Und Gott macht es eben eigentlich genau andersrum. Er macht das nicht von oben herab, sondern er kommt herab von oben. Weißt du, indem er sich also praktisch nicht von oben herab alles regelt, sondern indem er sich in unsere Mitte begibt und sagt, ja, also liebe Menschen, da, genau das ist mein Ziel, aber da müsst ihr schon mitmachen. Es geht euch ja auch unmittelbar an und deshalb werde ich selber Mensch und sozusagen fange an, euch zu durchdringen, fange an, ja, Jesus hat ja selber mal das Bild vom Sauerteig benutzt, wo man ein bisschen Sauerteig braucht und wenn man das reinmengt, dann verändert sich alles, dann wird da ein großer Teig raus, den man dann eben zum Brot backen kann, und dass das ja eigentlich Gottes Weg ist sozusagen, in der Menschheit mittendrin sozusagen zu arbeiten zu lassen und zu sagen, ja, da kommen wir gemeinsam hin. Das ist aber letztlich nicht die Vision, also nicht die Wunschperspektive, die die Menschen haben. Die sagen, nee, jetzt müsste eigentlich Gott mal eben ohne uns alles regeln. Wir möchten, dass das für uns geregelt wird und nicht, dass das durch uns geregelt wird. Also wobei man ja eben nur ganz, ganz wenig selbst dazu tun kann für das Gesamte. Aber wenn das ist ja die Idee, dass wenn insgesamt die Menschheit so ein bisschen also stärker spürt, Gott ist in unserer Mitte und wir gehen alle zusammen in eine ein Stück mehr in diese Richtung, dann verändert sich eben was. Also das ist zumindest so meine Idee davon. Also sag mal, das Wortspiel finde ich, das muss ich natürlich mal kurz drüber nachdenken, aber das finde ich so gut. Das ist statt von oben herab, herab von oben. Das ist natürlich eine schöne Umdrehung, finde ich, der Dinge. Erklärt auch gut, was da so ist. Nur, also das geht mir schon lange so. Mich überzeugt dieser Gedanke nicht so richtig, dass Gott das durch uns macht, ehrlich gesagt. Und also das ist ja auch nicht so. Also natürlich gibt es seit 2000 Jahren Menschheitsgeschichte, gibt's erstmal positive Entwicklung, das ist ja unbestritten. Ich glaube schon, dass der Mensch in manchen Punkten kultureller geworden ist, sozialer geworden ist. Ich habe mich viel beschäftigt mit Kriminalitätsstatistiken, schon Todesraten aus dem Mittelalter bis heute. Bei uns zum Beispiel ist es ja so, dass kaum Menschen, also schlimm und jeden, aber werden kaum Menschen ermordet, kein Vergleich zu früher, auch die ungezügelte Gewalt, all das hat ja also zugenommen. Unsere Zivilisation ist gewachsen, ne? Aber wir wünschen uns ja nicht nur das für uns, sondern das soll ja eigentlich ein globales Phänomen sein und weltweit ist das nicht so. Und ich glaube, deshalb dieser Gedanke, dass Gott durch uns handelt, klingt immer so schön, so Gott hat keine Hände außer unseren, aber ich weiß nicht. Also, ja, da ist man ganz schnell auch immer an diesem moralisch-ethischen Ding und das denke ich gerade, ist nicht Sinn der Übung, sondern es geht eigentlich eher darum, dass das Geschehen selbst und also die Richtungsänderung Gottes bei uns automatisch was bewirkt. Also das, wie man ja auch sagt, dass Menschen, die lange zusammenleben, also die sich lieben, die lange zusammenleben, die schießen sich ja total aufeinander ein oft. Mhm. Also werden ähnlich oder auf jeden Fall wissen sie, was beim anderen gut ankommt und was nicht. Und das ist ja jetzt nicht so ein Seminar, wo man sich jetzt jede Woche zusammensetzt und dann heute lernst du von mir, sondern das passiert einfach so im Leben und man schießt sich ein und so war im Grunde schon immer meine Ansicht der Wirkweise Gottes im christlichen Glauben, dass man sozusagen dadurch, dass man diese Gottesbeziehung hat und mit dieser Beziehung ins Leben geht, automatisch Schritte macht, die vielleicht in eine andere Richtung gehen, als das ohne Gott der Fall gewesen wäre. Aber da geht es nicht um ethische Einklagung oder um moralische Korrektheit, sondern da geht es einfach darum, dass man sagt, ey, ich glaube, Gott möchte da was anderes. Ja, klar, möchte er was anderes. Mhm. Ich meine, also für mich ist das so, Weihnachten, ich sehe darin eher so diese Sache, dass ja diese ganze Zerbrechlichkeit des Lebens, also dass man nochmal sieht eben, wie bedroht menschliches Leben ist und wie schwach wir oft sind. Ich finde, das zeigt sich nochmal in Weihnachten auch und es zeigt sich auch, dass das nichts Schlimmes ist. Also, weil Gott das ja selber macht. Er wird ja selber in diesem Gedanken einer, der unter diesen Zerbrechlichkeiten lebt, gefährdet ist und am Ende tatsächlich auch das ja mit dem Leben bezahlt. Das ist ja an sich keine gute Geschichte, die ja gar keine positive Geschichtsentwicklung oder was anderes darstellt, sondern erstmal zeigt Gott es da, wo das Leben ist sozusagen, wo Leben auch, ja, wie gesagt, bedroht ist und so. Und das, finde ich, könnte ja auch tatsächlich so ein Mitleid, Mitgefühlsimpuls in uns auslösen und sagen, ja, so sind wir selber, so ist die Welt und darum wollen wir sie doch bewahren, ja, oder schützen oder anderes Leben schützen oder zumindest nicht vernichten. Hm. Aber dieser Impuls, glaube ich, lässt sich geschichtlich nicht fortschreiben, denn dann müssten wir nach 2000 Jahren Christentum, glaube ich, ein bisschen weiter sein. Ja, das ist so. Man hat immer wieder viel missverstanden, viel vergessen, da ist viel stille Post passiert, dass man Dinge, die falschen Dinge weitererzählt hat und andere eigentlich vergessen hat, die ja in der Bibel festgeschrieben worden sind, aber auch, also da ist leider, wir bleiben Menschen, das ist nach 2000 Jahren nicht zu leugnen. Und trotzdem ist jedes Jahr an Weihnachten da doch wieder so ein bisschen diese Hoffnung, vielleicht wird es ja irgendwann doch noch was. Na, oder vielleicht kann man sagen, ich habe gerade so gedacht, während wir so darüber gesprochen haben, vielleicht ist Weihnachten auch eher eine Trostgeschichte. Also weißt du, vielleicht ist das auch ein Trost in allem, was blöd ist oder so, zu wissen, ja, das ist so und Gott ist dabei. Ja. Mhm. Und eben Kreuz übrigens. Vielleicht ist da Kreuz und Weihnachten sogar miteinander verbunden. Und vielleicht ist es einfach gut zu wissen, dass Gott auch da ist, wo eben, keine Ahnung, die Gans verbrennt und man selber sich dann unter Weihnachtsbaum anschreit. Oder vielleicht ist Gott da ja auch, ja. Das kann ja gut sein. Und für die Kinder ist immer der Gedanke schön, bei den Grundschul- und Kindergartengottesdiensten, da hat jemand Geburtstag und wir kriegen die Geschenke. Und Geschenke, da waren wir uns ja vorhin schon ganz einig, sind ja wichtig. Also Geschenke sind der wahre Trost. Nee. Oh Mann. Wenn ich mal so auf die Uhr gucke, es ist schon relativ spät und ich habe auch tatsächlich meinen ganzen Schoko-Nikolaus gegessen. Hier, ich habe nur noch einen Rest Alufolie hier. Ja. Das ist doch sicherlich zeichenhaft. Ja, aber ich könnte noch ein Symbol sagen am Schluss. Wir haben ja diese Krippe in der Kirche stehen und der Josef dieser Krippe, also das ist eine große Krippe, habe ich schon oft von erzählt, auch im Podcast, große Figuren. Und der Josef, der hat eine Hand, die ist so rund geformt und es ist offensichtlich, dass der da eigentlich einen Wanderstab drin hält. Ja? Mhm. Und ich habe ihm auch immer wieder jedes Jahr einen Stock aus dem Garten dann da reingesteckt, damit er seinen Wanderstab hat, damit die Hand nicht so komisch aussieht. Und immer, wenn man die Krippe dann wieder vom Dachboden holt hier in der Kirche, dann ist dieser Stock wieder weg, der verschwindet. Also ich habe tatsächlich ein Jahr sogar mal ein Moniereisen genommen, weil ich dachte, das werden sie ja wohl jetzt nicht wegschmeißen, auch das war weg. Und dieses Jahr habe ich im Garten eine kleine Laterne gefunden. Ich dachte, guck mal, die hat ja genau die richtige Josefsgröße. Und dieses Jahr hat der Josef zum ersten Mal keinen Stock in die Hand gekriegt, sondern er hat eine Laterne in die Hand gekriegt. Ah. Jetzt leuchtet er. Trägt sozusagen das Licht in die Welt. Oh mein Gott. Das ist ja sehr nett. Okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so wirken. Nehmen wir mal als Antwort auf die Probleme dieser Welt. Ja, sehr schön. Der Josef leuchtet. Das ist doch schön. Mach dich noch über meinen Josef lustig. Ja, genau. Nein, wir machen uns nicht lustig. Das ist ganz schön ernst. Okay. Also, ihr Lieben, dann beenden wir jetzt mal hier. Das wünschen wir euch frohe Weihnachten mehr zu haben oder mehr gehabt zu haben, wahrscheinlich eher. Je nachdem. Auf jeden Fall ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest. Und bis bald und bleibt behütet. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.